¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Around the world.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Slight feet up the street, bend your back, shift your arm, then you pull it back. Life's hard, you know. Oh, hey, oh. So strike a pose on a Cadillac. If you wanna find all the cops, they're hanging out in the donut shop. They sing and dance. Oh, hey, oh. They spin the club booms down the block. All the Japanese, the Thai, and the party boys call the Kremlin. And the Chinese know. Oh, hey, oh. They walk the line like Egyptian. All the cops in the donut shop say, oh, hey, oh. Egyptian.

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Bang, bang, bang. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Bye. Touch me, baby, tame your love. Touch me, baby, tame your love. Don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I see, we can dance.

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.